in der Hand dem Mond sein Licht. Aliens schweben mit leuchtenden Augen. Dino-Monster brüllen und durchdringen den Himmel. Er ist der Kämpfer des seltsamen und mutigen. Mit mutigem Brenn heißer als Gold. Im Schatten, in die wilden Dinge wohnen. Mr. Michael Meyerhofer steigt aus den Tiefen der Hölle. Dino-Monster stürzen durch den Boden. Städte mit einem ohrenbetäubenden Geräusch zittern. Alien streit mit einem Zischen und glühen nach unten. Mr. Michael Meyerhofer lacht und sagt, lass uns gehen. Er ist der Kämpfer des Seltsamen und Mutigen. Mit mutigem Brenn heißer als Gold. Im Schatten, in den die wilden Dinge wohnen. Mr. Michael Meyerhofer steigt aus den Tiefen der Hölle. Ein Feuersturm treibt in seinen Adern, wenn die Kreaturen die schwere Regenfälle fallen. Kein Rückzug, keine Übergabe in Sichtweite. Mr. Michael Meyerhofer schlachten bis zur Lichtbrechung. Dino-Monster zerbröckeln Aliens. Mr. Michael Meyerhofers ruht die Ewigkeit der Ewigkeit. Die Sterne applaudieren, als der Kampf abschließt. Er ist der Erretter unserer Erde.